regarde comme tu fais tout. Y'aura défilé de palais comme des ghettos. Oh, on croisera le sac comme l'immonde. Le ciel pleure mais ne choisit pas celui qui l'inonde. Avec toi, moi, nous, du soleil et de l'amour, on aura de quoi se nourrir. Et si les routes manquent, on finira notre virée. Approcher la ville, des bois et des champs, s'accrocher à la vie, quand tout se déchante, s'étaler en long, en large et sans répit, pédaler pour jamais s'arrêter, et si les routes manquent, finira notre virée. Diary of a Bike. Lukas Santana hier um 12 Minuten nach 10 in Funkhaus Europa. Alle Barbie-Fans sollten sich jetzt vielleicht lieber mal hinsetzen. Vielleicht wissen Sie es ja auch schon, vor ein paar Wochen kam ja raus, Barbie wird sich verändern, ja. Ab März bringt ja Mattel eine Barbie mit weiblichen Kurven auf den Markt. Und da war noch gar nicht die Rede von einem realistischen Ken. Jetzt schon. Es sind jetzt wirklich Bilder aufgetaucht von einem neuen Ken. Also es gibt mehrere. Ihn gibt's jetzt nämlich in hell oder dunkelhäutig, in braun gebrannt, im Business-Look oder auch total hipster-like mit Bart. Oder mit Brille zum Beispiel auch oder mit Karohemd und Cap. Ja, und einer trägt sogar wirklich so eine rahmenlose Brille und einen großen grauen Strickpullover und darunter wölbt sich auch so ein größerer Bierbauch, halt wie in der Realität. Und langfristig wollen sie auch andere Typen anbieten. Sie arbeiten jetzt gerade an einem Programmierer-Ken, ja, mit Hühnerbrust und so ein bisschen so Mausarm und so einem kleinen Haltungsschaden. Ja, der neue Sexy Ken. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Sometimes when it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Should've been, could've been, ain't so why bother with. No time to tolerate the constants of hurriedness. Dressed as a friend, as nice as they come. Knife shall be plunged deep into the flesh of them that were happy to least expect it. Blood may well be thicker than water, but war will arrive

Sport und Leute habe ich gerade gesehen. Das sind noch die letzten Kategorien, die übrig sind in unserem Superquiz. Und eigentlich sind die immer schon Anfang der Woche weg, weil die eigentlich am beliebtesten sind. Also, ja, ich würde mal sagen, dieses Superquiz wird gut laufen. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Also hopp, hopp, wir spielen jetzt das Superquiz und dann gibt's die hier. Leider können Sie ja nicht sehen, was hier abgeht. Also mein Kollege Ole Skambrax hat richtig abgedanced, gerade zu dieser Musik von General Electrics, To Be a Stranger von dem Franzosen Hervé Solters. Ja, rufen Sie uns an, wenn Sie diese CD besitzen wollen, das Album 0800 5678 774. 0800 5678 774. Dann können Sie auch so ein bisschen mitgrooven. Superquiz. 0800 5678 774. You know, I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. But now listen, you got to let me go when my work is done. I wanna be free. I've got to be free. So now take away these chains that are binding me, because I wanna be. Ah, free. Now every month I get bills. Children's mouth, but I got to be free. I wanna be free. So now I take away these chains that abide in me, because I wanna be. A pat on my back, but I wanna be free. I just got to be free. So listen, take away these chains that are binding me, because I wanna be free. You know I got to be free. Joe Tex hier um 10.23 Uhr. Hallöchen, Sven. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Sag mal, bist du irgendwie ja auch im Weiberfastnacht-Modus verkleidet? Sitzt du zu Hause im Star Wars Stormtrooper-Outfit? Sven, hallo. Hallo, Sven. Sven? Und dann bist du jetzt vom Stuhl gekippt, war die Frage zu blöd. Okay, schade, war mal schön, mit dir gesprochen zu haben. Marco, hallo, ich grüße dich. Guten Morgen, hi. Gut, dir kann ich Fragen stellen, ohne dass du auf einmal aufhörst zu reden. Ja, kommt auf die Fragen drauf an, natürlich. Du bist nicht zufällig verkleidet, oder? Weil alle hier in Köln sind irgendwie verkleidet? Nee, ich bin noch im Morgenmantel. Ach so, du bist noch im Morgenmantel. Ja. Super, wie? Das heißt, heute frei? Keine Arbeit? Ja, ich bin im Moment auf Arbeitssuche und ja, deswegen stehe ich da ein bisschen später auf. Ach, okay. Nee, das sollst du genießen. Glaub mir, genieß diese Zeit. Ausschlafen, später Frühstück machen, sowas. Ja, ein bisschen ja, aber man muss natürlich auch mal gucken, wo man... Ja. Klar, auf jeden Fall. Aber das kommt dann von ganz von alleine. Ja, ja, nee. Also alles im grünen Bereich, ist nicht so, dass ich abhänge oder so. Aber ich bin noch im Morgen, Mann. Okay, sehr gut. Ja. Ich beneide dich trotzdem. So, dann legen wir mal los mit unserem Superquiz, okay? Jo. Funke aus Europa. Superquiz. Spielen Sie jetzt. So, wie gesagt, wir haben nur noch zwei Kategorien, und zwar einmal Leute und einmal Sport. In was kennst du dich denn besser aus? Leute wahrscheinlich. Leute. Okay. Leute. Hätte ich auch genommen. Also viel Glück, Marco. Danke. Sein neues Werk dauert 3 Stunden. I think it's about 3 hours and 2 minutes. Was bringt ein Mann dazu, in einem Blizzard rauszugehen und kaltblütig zu töten? It's not a bad guy, good guy thing either. Nobody's really good. This is bad guys and maybe worse guys. Genau, er zeigt diesmal böse und noch bösere Typen. Die Belohnung sind $10,000. Das Geld gehört mir, Jungs. Oh, das ist interessant. I love John Wayne movies, I love Randolph Scott movies, I love Rory Calhoun movies. I love something like a Little Big Man. Niemand sagt, dass dieser Job leicht werden wird. Sagt aber auch niemand, der müsste anstrengend sein. So, Marco. Jo. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Es geht um einen Film? Nee, es geht um einen Mann. Ich würde einfach mal sagen, ich weiß, ich glaube, ich bin daneben, aber ich würde Tarantino sagen. Ja? Ja. Wie heißt der mit Vornamen? Quentin. Yay, richtig. Super. Sehr gut. Hast du den neuen Film schon gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich habe auch ein bisschen auf gut Glück geraten, ehrlich gesagt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass jetzt ein neuer Western rausgekommen ist. Django hatte ich gesehen, super cool. Ja. Und jetzt ist er auch bald dran. Ja, meine Kollegin Katja Garmasch hat sich verkleidet wirklich als die Frau, die in dem Film mitspielt. Und das Lustige ist, ich glaube, keiner hat hier diesen Film gesehen und alle verstehen ihre Verkleidung nicht. Von dem neuen, meinst du? Ja, von dem neuen Film. Okay. The Hateful Eight. Weißt du? Ja. Ja. Naja, aber sie weiß ja, als was sie sich verkleidet hat. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Marco, ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß und du bekommst von uns General Electrics zugeschickt. Ja, super, vielen Dank. Cool. Bis dann. Super, tschüss. Ciao, tschüss. We open with the vultures, kissing the cannibals. Should I get lonely when I'm not the animals, bitter brown salt stinging on my tongue. I will not waver, I will not wait its turn. It will beat, it will burn, burn, but burn your love into the ground with the lips of another. Do you get lonely? Shall I get lonely sometimes? And I hate this club, and I drink too much. Another Friday night, I'm wasted. My eyes are black and red, I'm crawling back to your bed. I hit the bar, pharmacy addict, hit a Wall Street traffic, took the car. We reinvent the wheel just to fall asleep addicts. Crash on the floor, catch the ZZZs. Popping the polar opposite the NZG. Hip hop and the propaganda say they name brand. But I done seen how the did my main man. The nights we won't remember are the nights we won't remember. I be gone till November on my city called for Simba. Dreams I made for cages, nigga. Lions are for real, nigga. Dying is for real, nigga. Dying off the field, nigga. Fridays are for chill. And I escaped the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sin. Don't leave a 10. If you're up right now, hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm saying. And I hate this club, and I drink too much. if I get lonely some nights. When the angels on my shoulder slumber, and I'm stuck here with the vultures hissing and circling. You didn't call me. Europa. It's Young John, the wicked producer. Hey, y'all, ma, love it, love it. Hey, y'all, ma, love it, love it. We're going for Mesha, Mesha. The new head, Dio, Dio. The new Tali, Wendy, and Ufa. And Ufa. Talova, Baba, Talova. To get this money today, but every night and day. Oh, Bobo, get a low body. You see, Rodolin, and you will not get a molay. Oh, yeah, Shaki, Bobo, over at Bentley, Bobo, over at Ferrari, Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, yeah, Shaki, Bobo, over at Bentley, Bobo, over at Ferrari, Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, need that fool, I want scrap for you. I do my thing, my way. Go ask your sister. Na mi dey give her me. Go read the meter. Ogbeni live her me. She feeling the nigga. Oya ni ni na me. I want to feel her. Oh, Bobo, we dey look bad. To get this money today, but every night and day. Oh, Bobo, we dey look bad. Emily no get a molaye. Oh, yeah, Shaki T Bobo. Over at Bentley Bobo. Over at Ferrari Bobo. Fly you to Paris Bobo. Oh, yeah, Shaki T Bobo. Over at Bentley Bobo. Over at Ferrari Bobo. Fly you to Paris Bobo. I'm gonna go and get you your money, me. Kitoshi wa wu makoro si mommy, me. Bimugari ki to kole gole wani body, me. Swaga kule o tu sheku ni. You live a flashy lifestyle, but your mama is so calm. Over at Bentley Bobo, over at Ferrari Bobo, fly you to Paris Bobo, oh yeah, Shaki T Bobo, over at Bentley Bobo, over at Ferrari Bobo, fly you to Paris Bobo. Omo grab it, omo grab it, ha, wabam it, only lili wabam it, omo grab it, omo grab it, wabam it, only lili wabam it. Turn it up for me one time. Power to me like your time. Power to me like a kid. Power to me like a time. Let me look at Bob. I'm okay. The Yankee. Yankee. What to play? The new London. The fool me. What a team. Oh, Bobo. With a look bad day. To get this money today. But every night and day. Oh, Bobo. With a look bad day. on l'a eu. Oui, à chaque qui tu bobo. On veut la Bentley bobo. On veut la Ferrari bobo. La YouTube Paris bobo. Oui, à chaque qui tu bobo. On veut la Bentley bobo. On veut la Ferrari bobo. La YouTube Paris bobo. Come to a point in my life when I decide not to hide anymore. I will pack my bag and leave my friends, my home, leave everything and go away. I will be strong, I will be proud and not afraid of anything that will come along. And I promise you I'll make my way through the day and through the night with a smile on my face. I leave this dirty place to find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, tell him I'm gone. A new home. I will eat what I get and sleep outside, 'cause I won't need anything. There will be no space and be no time, and I will try to be myself, yeah. And I will live in harmony with everything that surrounds me. I will have good days, I will have bad days, but I will feel alive. A smile on my face, I leave this dirty place to find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, tell him I'm gonna find myself a new home, yeah, a new home. I will miss my friends and miss my home, 'cause I will be alone. I will ask myself for many times if that is worth to be free. But then I will remind myself of what I'm looking for. Smile on my face, I will go to another place to find myself a new home. And if anybody wants to know where I am, just tell him I'm gone to find myself a new home. Der Balkan Folk Orient Mix kommt hier von Bukahara. Global Sounds hier in Funkhaus Europa. Wir sind bekannt für Musik aus der ganzen Welt und die Texte und die Bedeutung eines Songs, die versteht man ja oft noch nicht mal, obwohl man Deutsch versteht. Deshalb auch jetzt unsere Story behind. Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super Musik. Sie gehören weltweit zu den erfolgreichsten Mestizo-Bands, She Sudaka. Und im Moment ist die Band auf Tour unterwegs, präsentiert von uns, von Funkhaus Europa. Früher in den 90ern kannten die Leute She Sudaka noch als Straßenband. In den Einkaufsstraßen von Barcelona haben sie schön musiziert, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und heute sind sie über die spanischen Landesgrenzen hinaus total populär und sehr, sehr gefragt. Ihr Sound ist ein Mix aus Samba, Dancehall, Cumbia, Punk und auch Rap. Und ihre Songs sind meistens sehr sozialkritisch, wie La Ley del Miedo. Die Band hat uns verraten, worum es eigentlich in dem Song überhaupt geht. La Ley del Miedo, the translation. La Ley del Miedo bedeutet das Gesetz der Angst und es beschreibt, wie wir alle momentan leben, in Angst und Panik. Sie ist das mächtigste Werkzeug, das das System besitzt, um die Menschen zu kontrollieren. Wenn du Angst hast, dann haben sie dich schon besiegt, weil sie mit dir dann machen können, was sie wollen. Das alles müssen wir uns bewusst machen. Y ampara su poder en tu silencio, y en tu impotencia vive su maldad. Wir glauben, es ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft, dass wir alle in Angst leben. Und es ist traurig, weil dieses Gefühl dich davon abhält, der zu sein, der du eigentlich bist oder sein möchtest. Du fürchtest dich vor den Großen, vor den Gesetzgebern, deswegen tust du auch nichts. Du bleibst einfach in deiner kleinen Welt und machst das, was die anderen machen. Du bleibst ein Mitläufer. Angst ist eine starke Waffe und die Regierungen und die mächtigen Menschen der Welt wissen, dass sie ein großes Werkzeug besitzen und sie gebrauchen es. And they use it. No importa las estrellas que tenga tu bandera, somos diferentes porque existe la frontera. Fronteras que transforman a la gente en ilegal, miserias humanas, valor material. No soy policía ni quiero robar, cada día muriendo la señora dignidad. La masa no razona, va de acá para allá, cada día muriendo la señora dignidad. There's a revolution, you have to start with you. Wir können jetzt keine gesellschaftliche Revolution starten. Du musst die Revolution bei dir selbst beginnen. Ich glaube, die einfachen Menschen haben nur die Kraft, ihre eigene kleine Welt zu verändern, nicht die ganze Welt. Aber wenn viele ihre eigenen Welten ändern, verändert sich vielleicht die Situation und es geht über zur größeren Revolution. Es beginnt immer in der kleinsten Zelle der Gesellschaft und das ist der Mensch. Wenn du dein Denken, deine Umwelt und dein Konsum veränderst, dann wirst du besser leben. Und die Menschen in deiner Umgebung werden auch besser leben. Und ich denke, das reicht schon. Wahre Worte. Jetzt ist She Sudaka auf Deutschlandtour unterwegs, präsentiert von uns, von Funkhaus Europa. Und hier jetzt also der Song, über den die Jungs hier in der Story Behind die ganze Zeit geredet haben. Jetzt wissen sie, um was es genau geht. 10:42 haben wir es, La Ley del Miedo. Hier in Funkhaus Europa. Tienen que pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, y ampara su poder en tu silencio, y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. Las estrellas que tenga tu bandera, somos diferentes porque existe la frontera. Fronteras que transforman a la gente en ilegal, miserias humanas, valor material. No soy policía ni quiero robar, cada día muriendo la señora dignidad. La masa no razona, va de acá para allá, cada día muriendo la señora dignidad. Con tantos sin razones en el mundo, no apoya nada, juegan con su malestar. Con tanta burocracia demencial, cada día muere la señora dignidad. Y ampara su poder en tu silencio, muchos trabajando, otros tienen que robar. Y en tu impotencia vive su maldad. Mira lo que nos dan. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y la sociedad, miedo generando a toda la humanidad. Super Musik. Mehr dazu im Netz. funkhauseuropa.de Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Dost kalalım, iyi hoşta. Anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı? Boş elveda klişelerini. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Sorun bende değil, sendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş miş miş de boş boş boş. La la la la la la. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Hier in Funkhaus Europa. 10.48 Uhr haben wir es. Ja, und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja heute Weiberfastnacht. Das bedeutet, bis Mittwoch wird hier in Köln gefeiert. Alle verkleiden sich und wenn man hier aus der Redaktion rausguckt, sieht man zum Beispiel einen Spider-Man, der vorbeiläuft. Oder einer hat sich hier verkleidet als Einhorn. Eine andere, das sind irgendwie ein paar mystische Wesen. Und jetzt habe ich eine bei mir, Katja Garmasch. Und kein Mensch versteht genau, als was sie sich verkleidet hat. Aber Katja, vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Weil Katja kam ja heute an mit einem blauen Auge zuerst. Ja, also ich muss ja mal ganz kurz ihr Kostüm beschreiben. Du trägst so eine Fellmütze, so eine Russenmütze quasi. Dann trägst du so einen weiten Rock, so ein, als wärst du so eine kleine Hexe, finde ich, so ein bisschen. Und dann hast du noch so ein blaues Auge gemalt. Und dann kam eine Kollegin und meinte so, ey, sag mal ehrlich, ist das echt? Das stimmt, darauf sprechen mich alle an. Ich bin Daisy Demerge, die Hauptfigur meiner Meinung nach aus dem neuen Tarantino-Film The Hateful Eight. Ja. Aber keiner erkennt das, weil die meisten den Film noch nicht gesehen haben und alle fragen mich, sag mal, bist du eine Russin? Wie kommen die Leute darauf, dass ich eine Russin darstelle? Komisch, weil du vielleicht auch eine Russin bist. Unfassbar, ne? Aber das ist auch so entblößend, ne? Dass sie denken, blaue Auge, mehr Fellmütze, eine Russin. Klar gibt es bei uns in Russland Gewalt in den Familien und so, aber nicht jede Russin läuft mit braunen Augen. Nee, und du hast ja nicht nur ein blaues Auge, die läuft ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, Lippenstift aus der Nase. Nein, das ist Blut. Ich muss ganz kurz Werbung für diesen Kostüm machen. Das ist der beste Karnevalskostüm aller Zeiten. Für alle unentschlossene Frauen kann ich das nur empfehlen. Das hat unzählige Vorteile. Erstens, es ist mega warm, ne? Weil die Handlung von The Hateful Eight spielt im Winter. Die Frau trägt also einen dicken Pelzmantel und eine dicke Fellmütze. Es wird dir nicht kalt. Mhm. Zweitens, du kannst scheiße aussehen. Du musst sogar scheiße aussehen. Mit diesem blauen Auge kannst du gut deine blaue Ringe verstecken. Und du kannst im Laufe des Tages, wie das so beim Karneval ist, immer schlechter aussehen, weil im Laufe des Films wird meine Figur auch immer mehr verprügelt und sieht immer schlimmer aus. Und am Ende ist sie einfach nur blutüberströmt, weil ihr ins Gesicht Blut gekotzt wurde. Deswegen, typisch Quentin Tarantino, genau, würde ich sagen. Wie ausgekotzt aussehen ist in diesem Kostümprogramm. Dritter Grund ist, auf dich stehen nur coole Typen, weil nur coole Typen mögen Tarantino und nur coole Typen erkennen, wer du bist. Und die uncoole Typen, Stichwort sexuelle Belästigung am Karneval, trauen sich an dich gar nicht ein, weil du einfach echt scheiße aussiehst. Also das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung von Katja Garmisch, ein Kostüm, was kaum jemand erkennen kann, aber was auf jeden Fall richtig gut aussieht. Nachher kommen auf jeden Fall noch Center Best und Viola Kraus, die haben ein Buch geschrieben, Samstags bin ich Sushi, und da stellen sie uns 37 urkomische und trotzdem einfache zu bastelnde Kostüme vor. Also hier gleich bei uns in Funkhaus Europa. Então vem, vai, corre, meu irmão, corre. Sai pra trabalhar, Deus sabe a hora, Deus sabe quando vai voltar. A esperança lhe botou no contra-cheque. Casa própria, sonho de consumo que ele vai comprar. Sábado à noite, ele quer sair na night. 63, ele é bebida, ele é fiel. Academia na orelha, é limão com mel. Esteira queima o excesso com medo de ir pro céu. Corre do problema, corre da dor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu. Corre do problema, corre da dor. Ai, ai, ai. Deus sabe a hora, Deus sabe quando vai morrer. Sua história de morte, ele não quer pensar. Que tá na roda de jovem do bairro, quer zoar, quer azarar. Domingo sai do pagode, descer de neck de shot. Domingo sai do pagode, 63, ele é fiel. Na academia, escuta, é limão com mel. Na esteira, queima o excesso com medo de ir pro céu. Corre do problema, corre da dor. Wir sind die Grand Brothers und ihr hört Funkhaus Europa. Sie operieren am offenen Konzertflügel. Mit diesen Hämmerchen schlagen wir auf Teile des Flügels, auf die Saiten, aufs Holz und Metallteile. Trigger, Loops und Tastenkunst. Lukas Vogel und Errol Zarb machen das Grand Piano zur Groovebox. Sounds zwischen Clubs und Konzerthallen. Funkhaus Europa präsentiert die Grand Brothers. Am 18. Februar im Kölner Stadtgarten. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. I'm done.